Hallo Fritz, da wart ihr jetzt alle zusammen offenbar in Schärding. Erzähl mir doch etwas darüber, wie ihr dort dann noch gelebt habt, wie lange, wann ihr dann weitergezogen seid. Offenbar doch die ganze Familie. Also praktisch die Zeit bis 1949, wo wir dann praktisch Österreich verlassen hatten. Also das war dann so, Richard und Christian haben inzwischen an den Flüchtlingsschulen Unterricht gemacht Gegeben. und haben dann, ja, man muss schon sagen, jeden Tag Schüler verloren, die sich eben woanders hin abgesetzt haben. Womöglich Deutschland oder Amerika oder was weiß ich wo. Und dann waren die also gefährdet, dass sie mal irgendwann mal keine Schüler haben und dann weiß man nicht, was machen wir denn dann. Beim Vater war das etwas einfacher. Der hatte, nachdem er da mitgekriegt hat, dass da in Schärding eine Gärtnerei ist, das konnte man ja auch sehen, wenn man da vorbeigegangen ist, und das war ein Bulgare. Und den hat er mal dann eben auf Bulgarisch angesprochen. Dann war der so begeistert, ah, er könnte bei ihm arbeiten und jawohl, und er sollte dann den Markt machen, sozusagen, nicht? Denn er kann ja Deutsch und kann also ihm sozusagen sich mit ihm unterhalten, was alles so läuft, nicht? Also der war da eigentlich fast ein Freund geworden. Das war dann kein Problem. Deutschland, also Österreich zu verlassen, also da hat man noch nicht so dran gedacht, dass es auch gut wird, aber irgendwann war dann doch die Situation für die zwei Brüder, die ja Lehrer waren, und dann Christian war ja schon Vater von einem Mädchen, und dann hat man Richard hat dann auch ein Gspusi gehabt mit einer aus der Slowakei, eine deutsche Familie, die auch in einer Baracke für Flüchtlinge gewohnt hat in Schering, geheiratet und aber noch keine Kinder. Ne? Das war noch eine Hochzeit, mehr oder weniger eine Kriegshochzeit, will ich mal so sagen, weil es sehr spontanisch zuging, nicht, und Spartanisch. spartanisch, ja, Ja. zuging, also nicht kein großes Fest oder so, kann ich mich nicht erinnern, dass da getanzt worden ist oder was. Also jedenfalls war dann der Tag gekommen, wo man gesagt hat, ja, also wir müssen jetzt mal wirklich uns überlegen, was gemacht werden soll. Christian war ja relativ sehr gut informiert, so was politisch geschehen wird, und hat dann gesagt, wir müssen nach Deutschland. Wer weiß, ob uns Österreich überhaupt noch als Flüchtling anerkennt. Und es war keine Rede davon, dass man wusste schon, dass man als Flüchtling in Deutschland eben in den Kreis der Leute kommt, die aus einem Fonds, der da aufgelegt worden ist, von den Menschen oder Familien oder die nichts am Krieg verloren haben, nicht, dessen Häuser noch standen und so weiter, eine gewisse Kompensation aus Schadens oder sag mal, wie hieß es überhaupt? Restitution hieß es wahrscheinlich. Das hatte noch einen anderen Namen. Ja gut, also jedenfalls, damit konnte man eigentlich auch rechnen, dass unser Vermögen, also die der Eltern, noch als Vermögen anerkannt wird und entsprechend dann in diesen Fonds bedient wird, von diesem Fonds. Hast du mal überhaupt Und, was gesagt, dass ihr als Ausweise hattet in Österreich? Displaced persons von den Amerikanern, das hast, glaube ich, ja, nie erzählt. die habe ich vielleicht sogar noch Ja. irgendwo bei meinen Dokumenten, nicht? Also, die waren displaced person. Und ihr galtet als staatenlos. Ja, das war Wartet, staatenlos, ja, das ist ja kein Zustand, ja, oder? kannst du, ja. Jedenfalls war es dann so, ich konnte also nicht mit, wo sie es jetzt vorgesehen haben, ja, dann und dann, ja, du bist ja, ach, du musst ja das Abitur ja machen, das ist ja erst dann und dann, also du musst dann alleine da bleiben. Und Richard und Christian waren ja auch so, sie konnten nicht gleich, sie mussten das Schuljahr noch fertig machen. Dann hat Ja. man also entschieden, Vater geht mit zwei Frauen, also der Mutter und den zwei Schwiegertöchtern mit der kleinen, mit der kleinen Elfriede, gehen sie jetzt so mit dem Zug einfach über die Grenze. Also Hellinge würde man bei uns sagen, also so, als ob wir jetzt mal ganz kurz darüber gehen, mit Was wenig Gepäck. einkaufen, ja. Viel Gepäck hat man sowieso nicht gehabt. Also jedenfalls sind die dahin. Ja, der Entscheid, wohin überhaupt nicht, das war dann so, Christian hat gesagt, ja, also wir sind doch Donauschwaben, das heißt also, wir gehen der Donau entlang, da wo sie entspringt, ja, machen wir mal. Und ich will jetzt sagen, dass man mit dem Finger auf den Atlas geguckt hat oder auf die Landkarte, Getippt aber man weiß ja, hat. dass die in Donaueschingen sozusagen offiziell entspringt. Und so hat man dann eine Vorstellung, man fährt mal dahin. Nicht? Man ist auch dann relativ weit im Westen. Und das haben die dann, und zwar sind sie da mit einem, soviel ich weiß, mit einem Nachtzug rübergefahren. Dein Vater Der hat die Vater beiden mit beiden Frauen, die drei Frauen, mit Frauen, drei die Frauen zwei gelassen. Frauen, Ja. ja, dein Mädchen, ja. Und dann war ich Nein, drei allein, Frauen. ich war dann allein in dem Zimmer. Vorher waren wir ja sozusagen, wenn du dir vorstellst, als die vom Krieg zurückkamen, Richard und Christian, dann war ja hier ich, Richard, Christian, seine Frau, seine Tochter und meine Eltern. Das sind zusammen sieben Personen, waren da in diesem Zimmer, In dem einen was Zimmer. etwa, ich schätze, so um die 20, 25 Quadratmeter war. Geschlafen, gegessen, gekocht und alles Mögliche und ein großes Fenster. Ja, verrückt. Ja. Also da war es dann schon so, dass man, Richard und ich hatten dann ja unter dem Tisch geschlafen, weil man sonst, weil die Mutter sonst keinen Platz hätte, in der Früh aufzustehen. Also es war schon sehr gedrängt. Das hat man aber eigentlich im Prinzip, ich habe auch dort gelernt, Ja, muss ja unterm mal, Tisch und oder nein, am nein, Tisch. nein, nein, am Tisch. Ja gut, also das ist so gewesen und die sind dann ab. Und ich bin in der Wohnung geblieben. Dann bei der Abgabe, ja, hat die gesagt, hab, ja, die Fenster müssen gestrichen werden. Ja, so haben wir es nicht euch übergeben oder so war es nicht. Aber ich hatte ja, ja, Vater hat damals gesagt, hab, du kaufst also jede Farbe und dann streichst da die Fenster. Das kann ja kein, das habe ich dann gemacht mitsamt meinem Freund da, diesem Hellauer. Aber Und du von der Schule durftest in im diesem Heim. Raum bleiben, Ja. in der Wohnung. Ja, aber auch nur also am Monatsende. Und das Monatsende, da war noch nicht mein Abitur gemacht. Also hat mich dann die Familie, die Schwiegereltern vom Richard, die waren ja noch da in der Baracke, die waren auch sehr nette Leute. Die hat mich die Mutter von meiner Schwägerin sofort, ja, du kommst zu mir, jawohl. Die haben ein bisschen anders gesprochen, in der Mundart. Ne? Und dort war ich gut aufgehoben. Die letzten vielleicht 14, 13, 3 Wochen oder sowas. Nicht? Und ich bin dann mit Christian und Richard, wir haben dann, Richard, weiß ich jetzt gar nicht, wo der geschlafen, denn der Christian war ja in Taufkirchen, das war ja etwa 20 Kilometer weg von Schering. Dort war er in der Schule und dann haben wir Wohnte uns, dort. wohnte auch dort, nicht? Und dann haben wir uns also irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt hast du dein Abitur und ich habe das und das. Jetzt kaufen wir uns eine Fahrkarte nach Deutschland und jetzt müssen wir nur sehen, dass wir irgendwie unbeschadet über die Grenze kommen. Das heißt, die Karten konnten wir erst in Passau kaufen, nicht? Dort mussten wir hingelangen und dann hat Christian ein Boot gefunden, beziehungsweise so ein Kahn, so ein, der da auf Demin. dem Inn, ja, ein Transportkahn war das einfach nicht. Den hat er angesprochen, ob der jetzt nach Passau fährt. Ja, dann und dann. Und dann sind wir abends schon bei ihm an Bord gegangen, nicht? Und waren dann dort übernachtet und am Morgen waren wir dann in Passau. Und dann sind wir raus und sind dann in den ersten Zug, der dann nach Westen ging, haben wir dann genommen. Kann mich so an die Fahrt selbst nicht konkret, sagen wir, richtig erinnern. Also Aber über jedenfalls, die Grenze, aber wo war dann jedenfalls, die Grenze? ja, Passau. Passau. Passau war schon Bayern, also es Also war ihr schon seid Deutschland. aus dem Boot ausgestiegen Gestiegen und wart waren dann in Passau wir gefertigt. nicht. Ah, das war schlau. Der hat dann Geld gekriegt und dann war das Ein erledigt. Schlepper. Schlepper, ja. Ja, Schlepper, auch im Sinne des Wortes, ne? Ja. Der war so ein Selbstfahrer-Schlepper. Ja, das war schon wirklich. Und dann, jetzt sind wir dann in Donaueschingen gekommen. Und dann hat der Vater Mühe, also uns zu begrüßen. Das war ja keine Mühe, aber er musste uns ja anmelden. Und dann hat er gesagt, ja, was, da kommen noch mehr Sorgen. Aber da hat er wieder Laune gemacht, gute ja. Leute kennengelernt, die also in dem Flüchtlingskomitee, will ich mal so sagen, gearbeitet haben und die haben ihn gleich gefördert. Also das war schon interessant. Der hatte bald dann eine Arbeit, allerdings relativ schwere Arbeit im Sägewerk vom Fürstenberg. Ne? Also jetzt kommen die Fürstenbergs ins Jetzt Spiel. kommen die Fürstenberg erst ins Spiel, nicht? Die hatten dann ja, Christian und Richard haben dann Arbeit gefunden im Sägewerk, nicht? Christian sogar eine Stelle an der Säge, nicht? Wo sie Bretter geschnitten haben. Richard weiß ich nicht ganz genau wo. Also beide haben da gearbeitet. Ich kam da an, ohne irgendwelche. Nun, ich hatte nur ein paar Abitur, was kann ich jetzt machen? Habe ich also, weil ich ja wusste, für ein Studium Bauingenieurwesen musst du Praxis haben, musst du vorweisen, dass du, was weiß ich, wie viele Monate da, ich glaube, 6 Monate auf dem Bau gearbeitet hast. Nicht? Und da hatte ich dann auch bei einer Baufirma Arbeit gefunden, musste ich auch jeden Tag, wie ich da hingekommen bin, weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, wir sind dann letztlich Vater, also die Eltern und ich sind dann untergekommen in Hausen vorm Wald. Das ist die nächste Dorf von diesem Sägewerk entfernt, das ja in Hüfingen. Ein Hüfingen ist ein bekannter Ort, katholischer Ort vor allen Dingen, weil sie ein Von Schon Leichnam. Leichnamstag haben sie da sozusagen den ganzen Platz des Dorfes ja mit einem Blumenteppich Ja, versehen, schön, ja, ja. und zwar schön auch nicht nur, dass sie da rot und weiße Blüten hingelegt haben, sondern auch Figuren, also nicht so Bilder gemacht Ja, haben, nicht? ja. Das war dann schon also berühmt. Dieses Sägewerk war also der Chef davon. War der Onkel von meiner Frau, nicht? Also Aha, das war dieses von Edelgrad Sägewerk. Ja, Sägewerk. ja. Und da waren die bei dem, der ja schon vor dem Krieg da war beim Fürstenberg, nicht? Und da hat das Sägewerk geleitet. Der hatte dort ein Haus und da sind die auch dann untergekommen. Die ihrerseits Flüchtlinge Ja, waren, ja. diese Familie, von Diese der hast Familie, du ja genau noch die. nichts Ja, gesagt. die sind ja, Taucht jetzt ja gut, die auf. habe ich ja damals auch noch nicht gekannt. Ja. Auch als die da, die Richard und Christian, die haben ja meine Frau früher gekannt, weil sie im Büro tätig Des war, nicht? Sägewerks. Nicht? Beim Personalbüro tätig war, nicht? Und das, wo sie dann nachher mitgekriegt haben, dass ich die heiraten, also dass ich die kenne und dass die auch Werdenwag jetzt ist und so weiter. Da haben sie, wo, die haben wir schon lange gekannt, nicht? Also jedenfalls. Ich habe noch eine Frage zu deiner Tätigkeit eben auf einer Baustelle. Wusstest du denn schon bei deiner Matura, bei deinem Abitur, du willst Bauingenieur werden? Nein, das war nicht so, aber ich hatte, sagen wir, schon ein inneres Gefühl, dass ich Eine war schon Affinität zum Affinität Bauen. vielleicht, dass ich mal mit dem Bau zu tun haben werde. Und es hat mir dann eigentlich auch gefallen. Da war ich dann natürlich auch. Habe ich das Abitur gehabt? Ich musste ja nicht mehr in eine Schule, sondern ich musste mich Musst du jetzt eigentlich arbeiten? für eine erstmal dann anmelden und dann haben wir so rumgeguckt, wo könnte was sein. Und inzwischen war ja dann Richard und Christian sind ja dann in einen ganz anderen Ort gekommen, nicht nach außen vor Wald, wo wir dann waren, meine Eltern und ich, sondern nach Löffingen, der Richard und der Christian nach Unadingen. Unadingen. Unadingen. Und dort inzwischen waren schon wieder zwei Kinder auf der Welt, nicht? Also haben sie schon drei Mädchen gehabt, nicht? Zum Leidwesen des Vaters, also des Großvaters, muss man sagen. Der wollte ja einen Stammhalter haben, nicht? Und die haben ja dann auch geguckt, dass sie in den Lehrerberuf kamen. Und das war dann so, dass sie dann sich auch immer beworben haben und plötzlich, aha, Richard hat eine Stelle dann gekriegt als Lehrer in Löffingen. Ja, Richard und Christian waren zusammen mit ihren Familie in Unadingen untergekommen. Dort haben sie dann einen Sportclub, einen Fußballclub, einen Handballclub gegründet mit den anderen Einheimischen und dann waren sie sportlich getätigt und haben dort geguckt und inzwischen auch immer noch nach Hüfingen gefahren und gearbeitet, nicht? Bevor Aber Sie wieder bevor eine sie eine Lehrerstelle. Lehrerstelle hatten, nicht? Und die Lehrerstelle kam dann auch eben für den Richard nach Gallenweiler in eine Schule nur mit einer Klasse, wo alle Klassen, mit einem Raum, wo alle Volksschulklassen Zusammen. also zusammen waren. Vier, Eine vier. Hauptschule, sagen Nein, wir nein, nein, denn. nein, wir sagen nur, ich glaube, ihr sagt Primarschule, nicht? Nein, wenn alle in einer Klasse So, sind, ja. verschiedene Stufen, heißt das eine Hauptschule. Es gibt Ach einfach nur so, eine ah, gibt ja Klasse. nur Also kleine, von ja. Schulstufe ist Primarschule, Volksschule, ja. Ja, gut, und er hat ja dort Erstklässler, Zweitklässler, vielleicht kein Drittklässler und vielleicht kein Viertklässler mehr oder nur einen, nicht? Das war dann so, je nachdem, Gallenweiler war ja ein Weiler. Sagt sie schon, es waren nicht viele Menschen da. Inzwischen, heute ist es eine kleine, schon kleine Gemeinde mit mindestens 1000 Einwohnern, würde ich sagen. Ne? Und der Christian ist dann nach südlich von Freiburg, nach Seefelden, Der Richard. der Christian, nach Jetzt sagt Seefeld. es, der Richard ist in Gallenweiler gewesen. Der ist nach Und Gallenweiler dann? gekommen. Und der Christian ist in eine Schule gekommen, wo ein Rektor da war und so weiter, da war er, und hat auch dort eine Lehrerwohnung gekriegt. Richard ja auch. Er hat in der Schule gewohnt. Das war sozusagen ein Wohnzimmer, in dem Haus war die Schule. Nicht? Er oben im Oberstock und die Schule war unten. Nicht? Da mussten die Kinder ja auch noch die Schuhe ausziehen und ihre Schläppchen, die sie da hatten, anziehen. Ja, das war ein größeres Wohnzimmer und da waren Landkarten an der Wand von Deutschland, nicht? Und was weiß ich. Ja, und die Bänke. Nicht? So, das war dann hier, hat man dann Fuß gefasst. Und Nicht? das waren alles Orte, die nicht zerstört worden waren. Das waren ja kleinere Nix, Orte, auch keine, Donaueschingen nicht und nix, so. nix, nix Also einmal. du hast gar nicht so die großen zerstörten Städte gesehen, bis du dann nach Mannheim Ja, ja, ja, ja. gefahren oder Donaueschingen war auch Karlsruhe. nicht zerstört. Wo habe ich denn überhaupt das erste Mal gesehen? Ja, Mannheim. In Mannheim, das war Karlsruhe schon. vielleicht auch. Nein, aber ja, Karlsruhe, freilich. Da bin ich auch da hingekommen und ach Gott, hat mir keine Häuser von der Uni. Hat man nur eine Fassade gesehen aus Sandstein und da Fenster, also keine Fenster, das war Zerschlagen, alles ja. zerschlagen. Da war so nur das Gerippe gesehen, nicht? Und innen drin alle Decken runter, nicht? Und dort war auch in diesem Gebäude die Abteilung Geologie beziehungsweise Mineralogie. Ja, da kommen wir nachher noch Nachher noch dazu. dazu, wenn ich Aber es ging mir darum, mir vorzustellen, hast du eben, ihr wart an ruhigen Orten, wo man und das Leben ja, wieder wieder mal weiterführen führen konnte. konnte, nicht? Und Und du hast dann doch eine Baustelle gefunden. ja, ich habe dann relativ, weiß auch nicht, wie ich da dazu kam. Jedenfalls, in Bräunlingen war die Baustelle, aber die Firma war von Donaueschingen, weiß ich noch, aber wie sie geheißen hat, weiß ich nicht. Ich habe dort als erstes Bruder sagte, was hast du, Abitur? Hä? Ja, dann machen wir jetzt gleich zusammen mal die Vermessungen. Musste ja im Bau, musste immer alles gleich messen. Wo ist der, wie schaut der Grund ist jetzt aus und so weiter. Nicht? Und da hat er das, da habe ich dann so mitgeholfen. Ich habe eigentlich gar keine schwere Arbeit gemacht, aber ich habe immer mitgekriegt, was Betonieren ist und wie das da abläuft und wie die Eisenflechterei da für Stahlbeton ausgeht. Also diese Begriffe und so weiter habe ich alle da in Brandlingen mitgekriegt. Vorher hatte ich davon gar nichts gewusst. Ich Und habe auch nicht. das war dann eine Art Praktikum oder es war Ja, doch das hat eine dann bezahlte Stelle bezahlte Stelle und direkt die, von diesem ja, und Bauherrn habe da, doch dafür bauenden Firma? eine Bescheinigung gekriegt, dass ich da gearbeitet habe, nicht? Ja. Und es war eigentlich, ja, da habe ich dann schon zusammengekriegt. Nachher mit der anderen Arbeit am Heuberg, das war dann reichlich. Da habe ich ja dann fast ein Jahr, 51 bin ich ja erst zur Uni gegangen, nicht? Also fast 2 Jahre habe ich gearbeitet auf dem Bau, Ich nicht? bin aber jetzt noch quasi 49, als ihr weggingt Ja, das ist alles und 49 dann ist gewesen das im und die sind, Folgejahr jawohl, 50 so 50 noch in sind Donaueschingen. alle, nein, Donaueschingen war man nie. Das war nur ein Durchgangsstadt, das Aha. war so der Hauptort von der Gegend. Und wie gesagt, wir kamen ja In dann dieses zu Hilfen. diesem Bauer da in Hausen vor dem Wald und die waren andermann Unadingen, das war weiter westlicher. Und dann erst, als sie dann die Stelle hatten, offiziell, dann sind sie ganz ins Tal gegangen, ins Rheintal, nicht? Und wir waren immer noch, wir waren ja dann abhängig von der Stelle, wo kommt der Vater hin? Ja, Und da bin ich mit dann der auch hin. Sägerei. Nicht? Und dann sind wir ja mit den Fürstenbergs. Fürstenberg. Da hat er auch wieder der Kontaktmann von der Flüchtlingsstelle, nicht? Eben hat mein Vater da im Sägewerk ja schwere Arbeit gemacht hat. Das war ein anderes Sägewerk, nicht der Fürstenberg. Also So. jedenfalls, er hatte ja durch diesen Kontakt dann eben gesagt, aha, kannst du mir denn was anderes besorgen? Mein Gott, Gärtner, das ist doch mal, ja, gut, ja, war kein Monat vergangen, hat er also Engagement gekriegt. Ja, du kannst zum Fürstenberg nach Werdenbach, das ist da im Donautal, gehen. Ja, war da gar keine Widerrede. Ja, Ja, das machen klar. wir, das mache ich. Nicht? Und dann hat man also seine drei Sachen gepackt und sind dann also dann nach Werdenbach gekommen. Wie? Weiß ich gar nicht. Ob das jetzt ob wir da mit dem Zug hingefahren sind oder ob uns da der Fürstenberg da hingefahren hat. Jedenfalls hatten wir dort eben eine Mansardenwohnung im Schloss oben drin. Ich hatte dann oben auch nach einer Arbeit suchen müssen. Nicht? Also wir sind da. Einfach, da waren noch andere Flüchtlinge, aber nicht so viel. Später kam noch mehr dazu. Da war mit diesem Gutshof da oben, der also mit Getreide und Mais und mehr Wiese, von Mais war da gar keine Rede. Die hatten ja Kühe, jede Menge Kühe. Und das war eine Art Jagdschloss, Das war ne? ja ein Jagdschloss oder ein Sommerschloss oder wie man es sagen will, der war nicht immer Oberhalb der besetzt, aber es Donau. war, die waren immer 2, 3 Mal im Jahr schon da, die Fürstenberger. Nicht? Und dann war es natürlich so, dass man jetzt noch die Mansarde da oben vermietet hat an uns. Wir haben nichts bezahlen müssen. Vater hat ja dann an der Gärtnerei gearbeitet. Da war noch ein anderer junger Gärtner, der hatte offenbar gekündigt, weil das ihm wahrscheinlich zu primitiv war da oben oder auch keine Chance, dort weiterzukommen. Der ist dann abgelöst worden und zwar von meinem Vater dann eben übernommen worden und der hat da also schon mit Glashaus und sowas ganz schöne Arbeit gehabt, alleine, nicht? Und ja, ich bin dann, ja, habe ich dann eine Arbeit auch gesucht, die ich auch gefunden habe, als Fortsetzung auf dem Bau. Eine Baufirma in Stettin am Kalten Markt, das war etwa, ich würde sagen, 10 Kilometer weg, auf der Ebene, auf dem Plateau, wo also dieses Schloss am Rande eines Canyons, muss man schon sagen, denn die Donau fließt da in einem engen Tal von etwa 150 Meter tiefer als die Burg da oben, nicht? Das war eine, würde man sagen, eine Raubritterburg. Die Händler, die da unten im Tal vorbeifuhren, dann eben eine Maut bezahlen mussten, nicht? Dass sie sicher durchgeleitet werden konnten, nicht? Aber Also, eben für die Fürstenberg sein Sommerresidenz ein bisschen, ein Yacht, wo ja. sie Und da sind Gäste wir, empfingen. ja eigentlich, seit wir, das waren ja ungefähr vielleicht gut 5 Jahre, die wir da oben verbracht haben. Oder meine Eltern. Ich war ja dann ja bald in Karlsruhe, aber zuerst waren wir unter der Massande. Dann waren wir im Souterrain. Nicht? Also irgendwann haben sie gemeint, ja, die können jetzt nicht mehr im Schloss sein. Nicht? Die müssen jetzt sein. Und dann kamen wir ins Nachbarhaus. Das war das sogenannte Guldenhaus. Warum das so hieß, weiß ich nicht. Aber vielleicht war dort Der Eintreiber der des ein, Verwalters, ja, die Gulden. oder da vielleicht die Verwaltung vom Schloss und so Ja. weiter. Ne? Irgendein, ja, vielleicht auch, der Förster. Der Förster wohnte da drin früher. Mein Schwiegervater ist ja dann ja auch da reingekommen, nachdem dort der auch gestorben ist und so Zukünftiger, das. einfach als Förster kam und Ja. dann die andere Genau. Familie. Und da war das so, das war dann genau über diesem, direkt an dem Klippen, ja, Klippen ins so, Tal da, wenn du runter. aus dem Fenster geguckt hast, da hast du 150 Meter runtergeguckt. Das war schon toll. Ja, also, da werden wir Also jetzt ihr fandet aufhören. euch in einem Haus wieder an Ja, dieser Klippe. ja. Dein Vater war der Gärtner und Der, es zog hinzu, ja, später als später. ihr, Ja. eine Familie, wo der Vater Ja, Förster ja. war. Ja, ungefähr, aber relativ kurz. Ich glaube nicht, dass es mehr als ein halbes Jahr war. Da war der unten und wir waren oben im unteren Dach, auch wieder so eine Dachwohnung. Aber Und da waren wir bis zum Schluss. der Förster war der Bruder des Sägewerkbesitzers oder ein Nein, Cousin oder nein, das war der sowas. Schwager. Schwager. Also die Frau von dem Sägewerk, nicht Besitzer, der war der Chef, der Besitzer war ja der Fürstenberg. Aha, für Er das war der Sägewerk. Leiter dieses Sehr, sehr. Sägewerks schon vor dem Krieg, Aha. ja. Und es war sein Schwager. Er hat seine Schwester geheiratet von meinem Schwiegervater, ne, Zukünftigen, jetzt ist er zukünftige, ja ja, einfach der nicht? Förster. Ja, nicht? So, das war So dann, seid ihr dann eben dort aufgekommen und zwei Familien wohnten in dem Haus über ja, und der man hat dann immer Donau. so gesagt gehabt, das ist jetzt, ich habe dann die Tochter geheiratet und dann war das so ein richtiger Schmalzfilm oder Erzählung wie Ja. Kurt Mahler Romane, nicht? Also die Försterstochter und der Das Gärtnersohn, nicht? Junge, ja. Heiraten. Ja, So, das eine war Gartenlaubengeschichte. eine. Gut, So, wollen jetzt wir wieder hier abhören, ja. abbrechen? Ja.